Heute, mein Führer, steht das Volk einiger denn je um Sie geschart. Was Sie immer von diesem Volke fordern werden, es wird freudig alles im blinden Vertrauen geben. Es wird im blinden Vertrauen dem Führer folgen. Wie ein stählerner Block, geglutet im Feuer gewaltiger Ereignisse, ist heute die Einheit Deutschlands. Das Volk geht dorthin, mein Führer, und wird dorthin marschieren, wohin Sie die Richtung geben. Sei es zum erwünschten Frieden, sei es aber auch zum entschlossensten Widerstand. Niemals aber haben wir, das deutsche Volk, freudiger und überzeugter und entschlossener den Willen bekundet. Führer befiehlt, wir folgen.